Begrüßt Sie Udo Fied. Hallo, guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wie Sie wollen. Captain's Log, Stardate the late 20th century, voyaging around in one of the seven seas, aboard the galleon, searching for the land. Keep an eye out, my crew, searching for the land. Up in the crow's nest. Yes. Can you see any land? Keep a lookout, my crew. All still searching for that land. Steady as she goes, Mr. Constantine. Aye, aye, sir. Steady as she goes. Still we are at war, a few of us at peace. Those of us who pay the price come home with the lease. Scale heights of ladders to slip down scaly backs. The power still means violence and always it attacks. Still search for Moses or King Arthur to take our hand. We're flat for pools of milk and honey to the promised land. But if one can lead us in, another can lead us out. Still to learn direction is within or we're without. So my family, has anything changed? No, Captain. Nothing has changed. Suck out the poison from the racist stings. Time no antidote, a pain that's ingrained. If the leper got spotty, he just changed his name. Thoughts become action and ideas are then real. Still thought, directed, Jalal, say that's the real deal. Gain little prosperity, spit out the truth with haste. But chewing on the lie leaves a bad aftertaste. So my family, has anything changed? No, Captain. Nothing has changed. Constantine, what course? Forward, sir. It remains there. Now when the winds from the east, they bring a rumble. A distant sea's dust from the past take a tumble. For a time I thought it might have been the Babel Tower. Had man and woman again found together power. But still we drop the lyrics in the different tongues. Tight with our nations and clans, we war and run. And find pure stress in the sister and the brother. As this means stepping from ourselves into another. So my family, has anything changed? No, Captain. Nothing's changed. It remains the same. Can anyone see any land? Nothing's changed. Where the world, any land? Nothing at all. Well, steady as she goes, my crew. It remains the same. Vision mist rolling across the sea. A taste on the breeze, spiritual people. Small, but not as small as ourself. When all the small wars join hands, it's bad for collective health. Now, large Benjamin drops it, it's time for the night. As we gaze into the depths, we seem to lose all sight. So keep her look me hearty, steady as she goes. If there's no land soon, the Lord, heaven knows. Still we damage bagels in the Brick Lane rain. Could have gone to Dalston, but Steve said they wouldn't be the same. Petty jealousy, it seemed to rule our lives. Shade under the mast as we float under the skies. Stand still as London floods up to my waist. Like a beautiful baby girl with a scarred face. Not enough questions with answers to cope. Science sorted science, but with life got too much rope. Still the books are cooked, the facts and figures lie. Rich still live longer, the poor still die. So my brethren, has anything changed? No, my captain. Any land? Nothing. Nothing's changed. Well, steady as she goes, my crew. All right, sir. Steady as she goes. Nothing's changed. Brother Wilbur, any land? Erster Titel heute im DLF Nachtradio im Soundcheck, das war Gaiano mit dem Titel Nothing Has Changed. Und Gaiano, das ist ein Aushängeschild des Talking Loud Labels. Und um dieses wird es in den knapp zwei Stunden, in knapp folgenden zwei Stunden hier gehen im Soundcheck. Dieses Label ist gegründet worden von Gerald Peterson, ist schon ein paar Jahre her. Und seine Idee war es, dem Jazz neues Leben einzuhauchen oder aber dem Rap, wie immer man das will. Also eine wunderbare Mischung und Verbindung hat er geschaffen zwischen Rap, zwischen Jazz. Es sind auch viele Soul-Elemente auf seinen Platten mit drauf. Er stellt sie ja nur zusammen. Er hat viele Leute um sich geschart in diesem Label. Aber es geht nicht nur darum, neue, junge Talente zu fördern, beziehungsweise mittlerweile etablierte Stars weiter zu fördern, sondern auch alte Sachen, die bei vielen jüngeren Leuten vollkommen unbekannt sind und bei älteren vielleicht schon in Vergessenheit geraten sind, mal wieder aufzulegen. So hat er also eine ganze Reihe von Samplern rausgebracht über dieses Talking Loud-Label mit moderner, neuerer Musik, die er fördert, und mit alten Sachen, die er ausgegraben hat. Galliano, sein neuerer, erfolgreichster Vertreter, den kürzen wir jetzt mal ab, oder wir wechseln ab zu einer älteren. Das meine ich jetzt nicht despektierlich. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Er hat Nina Simone sozusagen wiederentdeckt, nachdem sie ja, und das war einer Werbefirma zu verdanken, 1988 ein kleineres Comeback hatte, eben mit diesem Titel, der, ich glaube, es war für ein Parfüm unterlegt wurde. Verdient hat sie es allemal. Hier ist er, My Baby Just Cares For Me. Treat me seems to me that I scare you. I don't know why I'd never hurt you. You got it all wrong. Please believe me, I'm not such a bad guy. ich bin nicht so ein schlechter Typ. I'm not such a bad guy. Die Band, die das gesungen hat, die könnte man auch getrost als Next Generation bezeichnen. Unter anderem haben da gespielt, gesungen hier Eric Mingus, der Sohn von Charlie Mingus. Und am Bass stand Jonathan Sanborn, wiederum David Sanborn zur Sprosse. Aber die Band heißt anders, und zwar Karen Mantler und Her Cat Arnold. Karen Mantler hat also eine Katze, die Arnold heißt. Und das ist aber auch eine Tochter einer sehr berühmten Mutter, Carla Bley heißt die, hat halt einen anderen Namen, wollte wohl nicht davon partizipieren, hat aber mindestens, ja, nicht vielleicht ganz so viel Talent, aber immerhin doch sehr viel Talent von ihrer Mutter geerbt. Karen Mantler und Her Cat Arnold mit einem Not Such a Bad Guy. Ich würde sagen, es ist so 2-3 Jahre her, dass eine Reihe von Hip-Hop-Gruppen anfingen, so wie, ich denke da an Gangster, Dream Warriors oder Young Disciples, in ihrer Musik mehr und mehr Jazz-Fetzen zu samplen, wie man heute sagt, von Jazz-Musikern allerdings auch einspielen zu lassen, neuere Sachen, ältere Sachen. Da hat dann auch wiederum in London dieser Talking Loud-Gründer Giles Peterson, der den damals nicht ganz ernst gemeinten Begriff Acid Jazz geprägt hat, seine Hände mit dem Spiel gehabt, und dies hat sich fortgesetzt über die ganze Welt, und so ist diese Verbindung auch nach Paris gekommen. Da ist eine sehr lebendige Szene. Hier ist einer von der Pariser Szene, MC Solar. Diese Platte hier, Qui sème le vent récolte le tempo, also wer den Wind sät, wird das Tempo ernten, ist schon vor einigen Jahren, ich glaube vor 1,5 Jahren in Frankreich rausgekommen, auf dem Debüt von MC Solar, bei uns viel, viel später. Trotzdem eine sehr gute Scheibe. Ich verstehe auch nicht, warum die Franzosen sich immer so viel Zeit lassen. Die machen so eine gute Musik. Hier ist MC Solar. La mon sang fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. Ensorcelé, le parfait scellé. La beauté du corps sans effort, c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or, mais je choisis la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo? Qui sème le vent récolte le tempo. Le vent récolte le tempo. Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase. Fait de Claude MC le commando de la phrase. Le tempo est roi dans l'arène musicale. Les reines sont à moi, torero, lexical, matador. Prêt pour la mise à mort après le corps à corps. Alors fais un effort, remue ton corps plus fort. On est d'accord, pas de temps mort, mais sache pourquoi. Parce que le tempo est roi, le paramètre est paranormal. Que dire, que dalle, Claude MC s'installe. Ancré dans les annales, exemple, le rock, la salsa, le twist, le reggae. Petit à petit, sans faire de bruit, se sont imposés. Car qui sème le vent, récolte le tempo. Le tempo. Le tempo. Au nom du père, du fils et de Claude MC, Solar vous invite dans les rap parties. Car je suis un MC d'attaque, santique, authentique, pas en toque. Prêt à frapper, c'est le but pour le mouvement hip-hop. Coûte que coûte, j'écoute et je goûte cette solution aqueuse qui les rend heureuses. C'est du rap liquide, fluide, créé par un truc un peu speed qui file comme un bolide. Pour ne pas faire un beat du rap d'attaque qui frappe et pas tout matraque et pas t'attraque. Plus sans tu claques, je suis MC des Carpates, un MC vrai qu'authentique, sans aucune panique. Prêt à frapper, c'est le but. Alors mon ami, écoute bien cette musique. Car qui sème le vent, le vent. Récolte le tempo. Le pédagogue en vogue au nom de Cole Solar ou Claude MC te propose d'écouter ceci qu'on appelle les voyelles des consoles, les consoles. La musique est bonne, je prends souvent le temps d'aller de l'avant. Je ne perds pas un instant car c'est de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, fait-il le malheur. L'essentiel est d'être à la hauteur. Pas de morale sur ces quelques mots. Qui sème le vent, vent, récolte le tempo. Sème le vent, récolte le tempo. Le tempo. Le tempo. So what's up, yo? What you wanna do, huh? Complex concepts, I flex to confuse ya. Battle your bruiser, smoke you cause I'm smooth. Or puff you like I'm blunt, if you're front, you're loser. A rhyme's all it takes to get you out of my face. Lyrics spray like mace, I need a whole lot of space. Cause when I unload my clip and spit my rounds off, you'll hit the deck and respect the sound of the punk killer. Lady Thriller who's much iller. Step to this, then I'm becoming your blood spiller. I pack ammo, I'm crazy mental. So stay out my way when I slay to the tempo. Tempo. Depression, suggestions stated, a plea for lessons. Lessen the pressures obtained here by striving. Constant struggle and trouble and fighting. Waging war with metaphors to increase your menopause. This is war like a warrior who won't go down beneath defeat. To stampeding that trodden creation that's weak. My mind's a light, music just grips like a vice. And though I rage, I think twice. But undernourished brethren assisting. Spiritually scarred and mentally blistering. Releasing true nature subdued by the system. Walking tight from the ticking, just listen. And wait for the moment, the feel of the impact. Wait while their minds are attacked. It seems that the world has no time for no peering. We hear the bother that I'm sharing. The feel of the bass drum, push to the maximum. You want good vibes, so we're gonna give it some. Young disciples ever moving forwards. Now check the words of verse and chorus. So while you're here, did you think about others? Those deprived sisters and brothers. It seems that the world has no time for no caring. Yo, well, here's a part that I'm sharing. Well, here's a part that I'm sharing. We'll be right back. Das Young Disciples Theme von den Young Disciples featuring MC Mello, der dort gesungen hat. Es war eigentlich typisch für den Stil von Young Disciples, also eine Mischung aus Prince Samples, dann Funk im Stil eines Roy Ayers beispielsweise oder auch Raps, wie man sie von Bands vielleicht heute wie A Tribe Called Quest. Der Marco Nelson, der Bass bei Soul to Soul spielt oder bei Style Council und Phoebe Williams, das sind eigentlich die beiden, die Young Disciples ausmachen, sagte mal dazu, wir sind halt Schüler sowohl von Curtis Mayfield, von Marvin Gaye, James Brown, aber wir sind halt auch Musiker, beziehungsweise unsere Musik ist ein Produkt der britischen Clubkultur und die keine musikalischen Grenzen kennt und die ungeheuer integrativ ist und so entsteht halt eine gute neue Musik und vielleicht ist es was wie ein Stil für die 90er Jahre, das haben sie 1990 gesagt und zumindest für die ersten 2-3 Jahre lässt sich das auch bestätigen. Es ist 1.31 Uhr, Minuten. Hier ist das DLF Nachtradio mit dem Soundcheck. Es geht um Aufnahmen, die zum ersten Mal oder aber wieder veröffentlicht wurde von Giles Peterson auf seinem Talking Loud Label. Von den modernen Sachen jetzt mal wieder zu den alten zurück. Hier ist Dinah Washington mit einem Titel, den sie am 15. August 1954 aufgenommen hat und sie war da in guter Gesellschaft mit einem der besten Trompeter. Das ist nicht Charlie Parker sagte zu ihm, ich höre es, was er spielt, aber ich kann es nicht glauben. Wer gemeint ist, ist Clifford Brown, ein sehr beliebter, sagt man jedenfalls, beliebter Musiker bei seinen Kollegen. Er starb nicht mal 26 Jahre alt, 1956. Was jetzt Dinah Washington angeht, habe ich noch gelesen, dass diese Meistersängerin es auch geschafft hat, 8 Ehemänner zu verschleißen. Hier sind die beiden jetzt mit dem Titel I've Got You Under My Skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. To myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just a thought of you makes me stop before I begin. Yes, I've got you under my skin. We'll be right back.

Ray Brown mit dem Work Song. Julian Adderley hieß er ja eigentlich, aber hat einen sehr gesunden Appetit, was man ihm auch ansah oder ansieht, zumindest auf den Fotos. Eins liegt hier vor. Das Saxophon, er könnte es fast balancieren auf seinem Bauch. Das brachte ihm damals den Spitznamen Cannibal ein. Cannibal, und daraus wurde aber dann Cannonball, Kanonenkugel. Nicht nur vom Optischen, sondern weil er auch so eine Durchschlagskraft beim Spiel hatte. Miles Davis hielt ihn auch für einen der besten, und in dessen Quartett oder Quintett, so Adderley, Ende der 50er Jahre Altsaxophon spielte. Und später hat er sich dann zusammen mit seinem Bruder Ned Adderley am Cornett einen exzellenten Ruf als Interpret eines sehr funkigen Soul Jazz erarbeitet. Jetzt habe ich eben gesagt, Cannonball Adderley und Ray Brown spielen hier. Ray Brown ist derjenige gewesen, übrigens ein sehr einflussreicher Bebop-Bassist, der hier die Big Band geleitet hat. Seine Präzision und Eleganz, so habe ich es gelesen, haben das Bild des Basses im Jazz nachhaltig geprägt. Jetzt zu einer Aufnahme, die also wesentlich jüngeren Datums hier, diese stammte von 1962, also die wesentlich jüngeren Datums ist, Jalal mit Mean Machine. Ein Datum direkt steht nicht dabei, aber hinter Jalal verbirgt sich jemand, der bei den Last Poets schon dabei war, eben dieser Jalal, der also schon sehr lange, seit den 70er Jahren, so etwas wie eine Art Rap zu machen geübt hat, eingeübt hat, bekannt gemacht, damals natürlich damit nicht so bekannt geworden ist, wie die, was man heute als die Rapper versteht. Lange Rede, kurzer Sinn, Rap is just poetry, spoken rap idly, so hat er mal gesagt. Hier ist Jalal, er hat sich nie richtig durchsetzen können, er ist sich selbst aber treu geblieben. Das Stück heißt Mean Machine 90. Driving me nuts, boats, screws. I got the blues for paying dues for program news of a honey-coated lies that your eyes can't believe. That weave the devil's magic with the latest gadget from the mean machine, running the same game with another name. Down to your brain, blowing your mind, stealing your time. Smooth and slick with the latest trick to get rich quick from nonsense at your mind's expense, as your mind digs the scene from the mean machine designed to drive your brain insane. Loudspeakers blasting inside your head, saying what someone else said for you to do, or what they want you to. No go, fast, slow, getting high off the latest lie, telling you when, where, how, and why, as your mind digs the scene from the mean machine, running the same game with another name. Of insanity playing on your vanity as they distort your sense of self, telling you what you need and how to succeed as they steal all of your wealth. Probing your mind, trying to find how to scheme on you best, from program schools with devilish rules putting you through the test. Death dealing devices are sold at high prices, designed with us in mind to buy, as they kill us slow, and some of us don't know we paying the machine to die. Mechanized lies dressed up in disguise in forms of various kinds, treachery and deceit the people must defeat in the battle for free men's minds. For complete domination is the goal of the nation of all free thinking thought, and those Those who oppose will be killed by their foes. The floaters whose souls have been bought. Transplants to revive the living dead, replacing the truth with the lies instead. Newspapers, radios, or TVs are spreading lies across the seven seas. Robot men with computers for brains, spaceships, cars, trains, and planes are all calculated to blow your mind, moving faster than your sense of time. Living saw while the people work hard, for the devil would have you believe he's God. Chemical drugs that keep you high, while a mean machine creates another lie. For power, glory, and worldwide fame are running the same game with another name. It's the computer's equation, a worldwide invasion that comes in the name of goodwill. But they're lying, and they keep on trying to set the people up for the kill. Population control of the people with soul all over the planet Earth. Controlling their will with a tiny white pill to control their natural birth. Behind the scenes schemes of the mean scene dreams of conquest and world domination. From the farthest depths of the universe to the smallest earthly nation. Radar, sonar, laser beams, jets, tanks, submarines, megatons, H-bombs, napalm, gas. All this stuff will kill you fast. All products of the mean machine, the devil disguised as a human being. And he will even preach that God is dead. And some of y'all will believe what the devil has said. And he will then act as the world's police. And the sun will rise in the west, and I'll set down in the east. And when it came time for the end, and when it came time for the end, and when it came time for the end, the men look like the women, and the women are like the men. And some did dance in a hypnotic trance, like as if they had no care. But these were signs of the changing times, that the end is drawing near. For it was said many a centuries past, that the end would come in the Holocaust, and only the righteous would survive the blast. And the devil's machine will bring about his own end. Peace, love, and joy will rule once again. And a man will understand, and a man will understand, and a man will understand, and a man will understand and live in peace. And the sun, the sun, the sun, and the sun, the sun, the sun. And I learn my art lessons, a jar of checks. I get vexed on an MC rejects. The redness of my rap, which is complex. I got a rep for words which are head wrecks, cause they can't understand the context of my index. I slip into a mode which is big steps. Have to walk around which is in depth. Walk the city streets which are windswept. Pretend we're the night where the life's kept. Life's kept. Busting loose with my rhyme cause I can't be kept. Back from the fall where I'll dissect and intercept the propaganda that we elect. Clarify the claim of my dialect. You say you're a liberal, I say what the heck, redistribution. You say where's my check, but check yourself. Guy, guess this, what you get, reap what you sow. Then I bet your friend not to get you down is one thing I wouldn't add, but to make you wise. So you can reject the system, not in complex. It just infects the minds of the young, like a simplex, simplex. Marks the man. a home cause it was warm, and yes, it's still formed for a new dawn. Mourn the passing of a desert storm, I wonder when revolution will be born. Torn but I run into forewarn, I step over a sucker who is pure corn. The devil has a suit, he has no horns, still some people killed on the forlorn. I never stop to think of what they spawn, and I never see the picture that I've drawn. In a chess game you remain a pawn, you are so far asleep when you speak it's a yawn. I never get confused cause my head's clear. The clouds are where the sweet blue, the not dear. I walk the city streets showing no fear, cause I'm still bossing clever, get the idea. Got my pity by my side, yeah, she's always near. Drinking the rich skinny stout, I never touch the beer. My word is red into rappers, I'm a pioneer. We got the words to be heard, so listen up here. Always lean from the front, never from the rear. Don't talk revolution from my armchair. While I stand up, I also give a big cheer for the crew which I'm in, who my life gives. Thema der Marxmen, a theme from Marxmen, und der Name ist wirklich Programm. Sie bekennen sich zu Karl Marx, ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen, sind Sozialisten, sind Iren und sind Rapper, eine merkwürdige Kombination. 1.55 Uhr, gleich gibt es die Nachrichten, aber nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Songs des Talking Loud Labels, mit neuen Songs und mit alten, bis hin zu den Nachrichten. Freddie Hubbard, God Bless the Child. Ein Trompeter, den man fast als Chamäleon beschreiben könnte. Er hat Bebop gesungen, hat lupenreinen Hardbop gespielt, nicht gesungen eben, als Trompeter kann er das schlecht. Er hat aber auch Fusion-Musik gemacht, hat auch sehr viele seichte Sachen gemacht, das hat man mir erzählt. Hier jetzt eine Interpretation, eine eher robuste als empfindsame Interpretation des Klassikers von Billie Holiday, God Bless the Child. Und nach den Nachrichten geht's weiter mit Quincy Jones, Soul Bossa Nova. Bis gleich.